Wenn's nein, Hebi sagt der Rüst. Kämmer sagt der Mustern. Grafen sagt der Med. Nehmer sagt der Wald zum Hebi sagt der Hirsch. Weit sagt der Kar, Wirtschaft sagt der Weit und Breit. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wenn's nein, Hebi sagt der Rüst. Kämmer sagt der Mustern. Hemer sagt er mit, Nehmer sagt er weil, Hemi lauf um, Nan sagt er alle, Engel sagt er mit dem Gewand. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Zum Großen und Ganzen passen wir in dem Lied, also harmonieren wir es einmal auf Deutsch. Ja, so. Unser Techniker, kann ich gerade ansagen, unser Techniker ist ein wenig Schwachkopf. Der gibt mir keinen Saft, ich kann überhaupt nichts mehr raus. Ich fühle mich unsicher mit dem geschlossenen Mikrofon da. Ah, du, Recorder, Play, was war? Also, Henry and Now ist ein Song auf Henry and No Water, ne? Oh, Henry, oh, Henry, oh, Henry, bring water, oh, Henry, oh, Henry, bring water. Oh, bitten, kein Auto. Also wir müssen jetzt wissen, wer da Henry ist, wer da Charlie ist, ne? Ja, ja, kein Auto. Wir wollen meinen Herrn, wo ist denn der? Wer ist Henry? Was? Ja, Henry, nein, no, ich bin der kein Auto. Ja, you want to be the kein Auto, ja? Oh. Okay. Wait a minute, ich muss noch mal ein bisschen trinken. Wait a minute. Ja. Was bin ich? Du bist der Henry, du, ja, ja. Nee, du bist der Carl Otto. Carl Otto, ja. Du musst jetzt singen, ja, ne? Ich bring Wasser, aber Henry, ja? Ja, genau. Schon nicht an? Ja. Oder wollen wir zu zweit anfangen? Bring, ich sing die erste Stunde wieder, wie du wieder reinkommst, ja? Ja, weil ich ein bisschen heißer Wasser ja, mache. Ja. Bring Wasser! Wasser, oh Henry, oh Henry, bring Wasser! Oh Wasser, oh Henry, oh Henry, bring Wasser! Wo bin denn Carl Otto, Carl Otto, Carl Otto? Wo bin denn Carl Otto, Carl Otto, wo geht's? Mit Leiber, oh Henry, oh Henry, mit Leiber, oh Henry, oh Henry. Mit einem Eimer! Der Eimer hat ein Loch! Karl Otto, nein, ein Loch ist nicht! Oh, Rip, Weiher, ja, ohne Verstörung! Karl Otto, Karl Otto, der Loch hat. Ein Loch ist. Im Eimer! Ist im Eimer! Im Eimer ein Loch! Zwei, es gibt, wir fangen mal bis normal. Dein Stoff ist, oh Henry, oh Henry, dein Stoff ist, oh Henry, mach's dicht! Mit dem Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto, wo mit dem Karl Otto, Karl Otto, wo mit? Mit Stroh, oh Henry, oh Henry, mit Stroh, oh Henry, mit Stroh. Das Stroh ist zu lang, Karl Otto, Karl Otto, das Stroh ist zu lang, Karl Otto, zu lang. Dann küss es, oh Henry, oh Henry, oh Henry, dann küss es, oh Henry. Oh Henry, halt's ab! Wo mit denn Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto, wo mit denn Karl Otto, Karl Otto, wo mit? Mit der Axt, oh Henry, mit der Axt, oh Henry, mit der Axt! Die Axt ist aber stumpf, ja. Oh Henry, die Axt ist aber stumpf, oh Henry, ist überhaupt nicht scharf. Dann schärf sie, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Dann schärf sie, oh Henry. Oh Henry, machst du scharf? Womit denn? Womit denn? Hallo, hallo, hallo, hallo, womit denn? Hallo, hallo, hallo, hallo, womit? Mit ner Adler. Mit nem Stein, oh Henry, oh Henry. Mit nem Stein, oh Henry. Oh Henry, mit nem Stein. Der Stein ist zu trocken, Karl Otto, Karl Otto, der Stein ist zu trocken, Karl Otto, zu trocken. Hol Wasser, oh Henry, oh Henry, hol Wasser, oh Henry, oh Henry, hol Wasser. Womit denn Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto, womit denn Karl Otto, Karl Otto, womit? Wir können die Strophen noch 23 Mal wiederholen, damit wir jetzt... Die Leid. Das ist so ein Titel, der mich sagrisch nicht freut. Mein Vater, der hat in seinem Kasten nicht voll drin. Drum ist er Karin. und Raserin bin fidel, fidel, fidel. Nächster Marsch bis dann der Teiflug, arme Seele, ja Seele, bin fidel, fidel, fidel. Nächster Marsch bis dann der Teiflug, arme Seele. Am Sonntag, da kommen die Stadtleute an, die kriegst mir die ganze Burg in den Berg rummen an. Die Busserl, mein Mädel in der Senna hinten drin. Und ich schau zu, weil er in Fee bin, ich bin Fidel, Fidel.